sind junge, wir sind schön. Wir tun schon heute Ohren, die denken, wir haben schon, ey. Wir sind für lieber jung und alt. Und heute bleibt die Küche kalt. Das sind wir!